uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wer sagt's denn? Super pünktlich heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Diese Woche geht's gänzlich durch mit den freien Themennächten. Nächste Woche dann wieder ein Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, aber heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Kerstin. Und wie alt ist Kerstin? Hallo Kerstin. Hallo, ich bin Anfang 50, 53. Ja, hallo. Hallo. Kerstin, weswegen hast du angerufen? Also, ich habe gestern das Gespräch mit großem Interesse verfolgt, was du mit der jungen Frau geführt hast. Es ging um diesen Beißvorfall mit ihrem Husky. Ah ja, genau. Genau. Also, Geschichte war, junge Frau geht mit ihrem zweijährigen Kind spazieren. Sie hat einen Husky. Der Husky wird angegriffen von einem kleinen Hund. Der kleine Hund beißt den Husky und daraufhin beißt der Husky diesen kleinen Hund fast tot. Und nun hatte die Anruferin große Sorge um ihr Kind und weiß gar nicht, was sie mit dem Hund machen soll und hat ihn für eine Weile auch schon zur Schwiegermutter oder zur Mutter gegeben. Ne? So war es zusammengefasst. Genau, so war die Zusammenfassung. Also es ist folgendes, ich bin Hundetrainerin, lebe mit 11 Hunden zusammen. Also ich habe mir einen Rudel zusammengestellt. Hm. Und also mich hat dieses Gespräch gestern doch sehr berührt in zweierlei Hinsicht. Also einmal möchte ich gerne mal für diese Hunde eine Lanze brechen, weil es ist leider Gottes in diesem Vorfall alles falsch gelaufen. Mhm. Erklär mal. Genau, also wenn ich einen angeleinten Hund führe und ein unangeleinter Hund auf mich zukommt und ich merke, dass mein angeleinter Hund eine Körperspannung bekommt, mhm. Und kurz davor ist ein Angriff zu starten, muss ich ganz massiv auf meinen Hund einwirken. Mhm. Sie hätte vielleicht auch noch die Möglichkeit gehabt, diesen kleinen Hund wegzukicken. Sie hat sich aber im Grunde genommen, was ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen kann, um ihr Kind gekümmert, hat den Kinderwagen woanders hingeschoben. Genau, zur Seite damit das Kind geschoben. Das nicht mitbekommt. Mhm, genau. Der Husky, der hat in dem Moment keine Führung von ihr bekommen. Das heißt, sie hat diesem Husky eine Entscheidung überlassen, die ganze Verantwortung. Mhm. Hat, denke ich jetzt mal, also ich habe mit der jungen Frau nicht gesprochen, aber ich setze mal voraus, dass sie noch die Leine an sich gezogen hat, den Hund zu sich gezogen hat, mhm. Und ihm somit signalisiert hat, du pass auf, ich habe Angst, du musst irgendwas tun. Und daraufhin, dann kam noch dieser Vorfall von dem kleinen Hund, der nun sehr dreist war, mhm. In dieses Rudel zu rennen, auch noch zuzubeißen. Mhm. Also im Grunde genommen hat der Husky in Husky-Sicht richtig reagiert. Im Sinne von, er schützt seine Leute. So ist es. Und so sie ist selbst. Er schützt sein kleines Rudel. Ja, genau. Mhm. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieser kleine Hund vielleicht ein großer Hund gewesen wäre, wäre ja gar nicht so viel passiert. Die mhm. hätten sich kurz geprügelt. Mhm. Und dann hätte man auch viel mehr Zeit gehabt, da noch einzugreifen. So, jetzt hatte die Anruferin wahnsinnige Angst um ihr Kind, dass vielleicht irgendetwas Ähnliches in der Wohnung mal passieren könnte, wenn das Kind den Husky kneift oder kratzt oder irgendwas macht, dass der Hund dann sofort loslegt und das Kind anfällt. Ist diese Angst berechtigt? Sagen wir mal so wie die junge Frau bei dir gestern bei dem Telefonat auf mich gewirkt hat, ist diese Angst berechtigt. Weil dieser Husky scheint dort schon eine gehobene Position zu haben in diesem kleinen Rudel. Mhm, das heißt, dieser Hund trifft Entscheidungen und sie ist nicht in der Lage, diesen Hund zu kontrollieren. Mhm. Der Husky ist mit diesem zweijährigen Kind auf Augenhöhe. Das heißt, dieses zweijährige Kind ist für den Husky sowas wie ein Spielkamerad. Mhm. Beispiel, der Husky hat irgendwo einen Kauknochen liegen oder einen Ball und dieses Kind bewegt sich darauf zu, kann es gut sein, dass er sein Spielzeug verteidigt. Mhm. Was auch wieder aus Hundesicht völlig normal ist. Also ich höre daraus. Als Hundehalterin mit Kind bin ich sowieso verpflichtet, immer dabei zu sein, den Hund vor dem Kind zu schützen und halt auch umgekehrt, mhm. das Kind vor dem Hund mhm. zu schützen. Aber in diesem Fall höre ich schon raus, wie du es jetzt beurteilst, ist in der Führung und Erziehung des Hundes viel schiefgelaufen. Und der Hund war 10 Jahre schon bei der Anruferin. Genau. Da kann man wahrscheinlich gar nicht mehr viel machen, oder? Sagen wir mal so, wenn diese Anruferin jetzt einen guten Hundetrainer trifft, der ihr mal die ganzen Zusammenhänge erklärt und neue Regeln einführt in diesem kleinen Rudel, ist das sicherlich noch zu retten. So wie die Anruferin sich aber gestern angehört hat, weiß ich es nicht. Also man müsste praktisch in dieses kleine Rudel mal reingehen und müsste sich angucken, was überhaupt in dieser Wohnung abgeht. Genau, sie hat ja eher große Angst und Sorge. Große Angst. Genau. Das ist jetzt die nächste Sache. Im Grunde müsste sie jetzt, sie überträgt ja diese Angst wiederum auf ihr Kind. Mhm. Also dieses Kind wird jetzt sicherlich auch eine Angst vor Hunden bekommen. Das heißt, sie müsste auch, also ich würde ihr zum Beispiel raten, sie soll sich mal eine Hundeschule suchen bei sich in der Nähe. Nicht jetzt für diesen Hund, sondern für sich selber. Mhm. Dort mal ein Hunderudel aufsuchen mit Kind und wieder ein bisschen mehr Vertrauen in Hunde bekommen. Mhm. Damit sie jetzt nicht anfängt, die Straßenseite zu wechseln, wenn sie eine Hundebegegnung hat. Mhm. Und ihr Kind guckt sich das halt dann auch von ihr ab. Ja, ich hatte gestern schon den Eindruck, dass die Angst und die Abwehr überwog und dachte dann so für mich, ich wollte es nicht so ausdrücken, weil ich mir nicht sicher war, vielleicht wäre es doch in dem Fall ratsam, dass sie sich von dem Hund trennt. Ich habe auch eher das Gefühl, dass es sicherlich keinen Sinn... Ach, jetzt ist sie weg. Das ist aber schade. Gerstin? Natürlich für den Hund. Da ist sie wieder. Da warst du gerade weg. Ach so. Hören Sie mich noch, ja? Ja. Also ich habe auch das Gefühl, oder hatte gestern das Gefühl, dass es nicht großen Sinn macht, dass der Hund dort wieder zurückkommt. Mir tut natürlich dieser Hund unendlich leid. Natürlich. Weil er ist 10 Jahre, hat jetzt diesen Beißvorfall, also man sollte mal diesen Beißvorfall jetzt nicht so hoch aufbauschen. Mhm. Wenn dieser Hund zu einem Besitzer kommt, der von Anfang an Regeln aufstellt und die Rangordnung klar macht, ist das sicherlich der netteste Hund auf Erden. Das heißt, auch ein Hund, der schon 10 Jahre alt ist und der sein Leben schon fast hinter sich hat, den kann man nochmal so korrigieren. Ja, man kann jeden Hund, ich kann morgen einen 8-jährigen Hund aus dem Tierheim holen, der irgendwelche Beißvorfälle hatte. Mhm. Der kommt zu mir in meinen Rudel, wir haben hier Regeln und der Hund, keiner würde diesen Hund wiedererkennen. Mhm. Okay, also der Hund lebt eben hier und jetzt, der macht sich auch keine Gedanken über gestern, über morgen. Was der ja eigentlich, hat das auch schon längst wieder vergessen. Was ja eigentlich ganz schön ist, wenn man genau. So selbst auch leben könnte. Also genau. Ich habe jetzt deine Tipps an die Anruferin gehört. Vielleicht hat sie heute, verfolgt sie unsere Sendung auch, dann könnte sie diese Tipps eventuell befolgen. Ich würde mich sehr freuen, vielleicht wenn sie sich bei euch nochmal meldet, dass ihr nochmal meine Telefonnummer gebt. Sehr gern, das können wir arrangieren, das ist kein Problem. Und dass sie mich vielleicht auch nochmal kontaktiert, ja. Das machen wir gern. Kerstin, eine Schlussfrage noch an dich. Wie kommt es, dass du so ein so eine Hundeliebhaberin geworden bist? Und wie lange machst du das? Ja, das war mal so. Ich habe mit 11 oder 12 Jahren meinen ersten Hund bekommen. Und dann war ich nachher erwachsen, außer Haus, habe mir dann noch einen zweiten dazu geholt. Und dann kam irgendwann der dritte. Dann waren es irgendwann 5. Und dann habe ich festgestellt, weil ist das toll, so ein Rudel zu haben. Weil im Grunde genommen sind die Hunde genauso soziale Wesen wie wir. Mhm. Die möchten halt gerne nicht alleine gehalten werden. Also ganz schlimm ist, wenn die Leute einen Hund haben einen großen Garten und der Hund vegetiert im Garten vor sich hin. Mhm. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, der Hund darf nicht ins Haus. Es ist eine Bestrafung für den Hund 24 Stunden lang. Mhm. Je mehr Hunde ich in meinem Rudel habe, also jetzt mittlerweile sind es 11, desto ruhiger und harmonischer geht es zu. Und desto mehr beschäftigen sie sich miteinander. Also es ist, im Grunde genommen kann man von den Hunden unheimlich viel lernen für sein eigenes Leben auch. Heißt Rudel, dass du Hunde auch züchtest? Züchten tue ich nicht, weil ich denke mal, es gibt ganz viele, viel zu viele Hunde schon auf dieser Welt. Mhm. Und also ich bin so eher der Typ, der dann hingeht und sagt, dem Hund geht schlecht, den hole ich mal in meinen Rudel. Wie finanzierst du das? Das kostet doch wahrscheinlich eine irre Summe an Kohle jeden Monat. Also ich habe das auch mal durchgerechnet. Ich mache keinen Urlaub, ich gehe jetzt nicht immer in der neuesten Mode hier rum und ich habe für mich nicht hohe Ansprüche, insofern geht das. Ist ein Hobby. Bist du dann auch noch berufstätig nebenher? Genau. Ach so, du machst das nicht hauptberuflich quasi. Ja, ich mache eben so ein bisschen noch, arbeite ich bei meinem Vater, der ist selbstständig. Ach so, okay, verstehe. Dann mache ich so ein bisschen Hundetraining, dann vermittle ich mal einen Hund, also das geht schon alles. Aber da ist man immer gebunden? Das heißt mal so 4 Wochen in die Karibik fahren oder mal in den Schwarzwald? Gar nicht. Also ich bin mal ausgewandert in meinen jungen Jahren, war ich mal in Südafrika 2 Jahre und seitdem, weiß ich nicht, habe ich da kein Interesse mehr dran. Ich verstehe, deine Heimat sind jetzt die Hunde und genau. Das ist dein Leben. ist mein Leben. Liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für die interessanten Ausführungen und ja, die Tipps. Und wir stellen gerne den Kontakt dann zu der Anruferin von gestern her. Okay, prima. Und schöne Sendung noch. Dankeschön, alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, ich sag's euch jetzt schon mal und immer wieder mal zwischendurch. Leider, leider, leider sind wir morgen nicht im Fernsehen, aber wir sind im Radio bei 1 Live. Wir sind morgen nicht im Fernsehen, aber im Radio. Übermorgen dann wieder Radio und Fernsehen zusammen. Hier ist Stefanie. Stefanie ist 44. Guten Morgen, Stefanie. Hallo, Domian. Hallo, Stefanie. Du hörst mich. Ich höre dich. Ich habe mich vor deiner Sommerpause eigentlich, habe ich bei euch angerufen auf das Thema, ich glaube, Schreckmomente war es. Schockmomente oder Schreckmomente? Schockmomente, ja, genau. Ja. Mich hat der Krebs erwischt. Mhm. Wann? Oh Gott, knappes Dreivierteljahr. Mhm. Wie hast du es gemerkt? Ich war viele Jahre nicht beim Frauenarzt. Mhm. Bestimmt 20 Jahre, 25 Jahre. Mhm. Und habe dann Vulvakrebs bekommen. Unterleibskrebs oder Brustkrebs? Ganz genau. Mhm. Vulvakrebs. Vulvakrebs. Vulvakrebs, genau. Hat das ist eher eine mit einem kleinen Tickel, bitte? Es ja, ist eher ein seltener Krebs, oder? Das ist ein seltener Krebs, mit dem rechnet man gar nicht. Ja. Es fing mit einem kleinen Pickel an. Genau. An den Schamlippen. Genau. Mhm. An den äußeren Schamlippen, genau. Ja. Hab dann mit Salbe behandelt, hab's niemandem erzählt, auch meinem Mann nicht. Also niemanden. Mhm. Und hab gedacht, das geht von allein wieder weg. Wie man das so denkt. Mit dem kleinen Pickel, genau. Mhm. Genau. Wie sah der Pickel aus? War der rot? War der schwarz? Welche Farbe hatte der Pickel? Rot. Rot. Mhm. Einfach nur rot, mhm. Genau. Hab dann behandelt mit Salbe, wurde immer schlimmer. Mhm. Ist aufgegangen. Mhm. Irgendwann habe ich es meinem Mann erzählt, das ging über Wochen. Mhm. Und er hat mich natürlich dann sofort gezwungen, regelrecht zum Frauenarzt zu gehen. Von einem Tag auf den anderen bin ich dann zum Frauenarzt. Noch eine Frage, du sagst, der Pickel war aufgegangen. Was kam denn da raus? Eiter sicher nicht bei einem... Flüssigkeit. Ich kann es gar nicht genau sagen. Mhm. Flüssigkeit. Dann bist du zum Arzt gegangen? Ja. Und die Frauenärztin hat dann geguckt und hat gesagt, da geht sie nicht mehr dran. Mhm. Das ist zu 99% bösartig. Das hat sie sofort so gesagt sofort. Und sie hat es gesehen sofort. Sofort, das war der Schockmoment, ne? Das war der Schockmoment. Da denkst du, die Welt bricht zusammen. Das glaube ich. Du liegst da während der Untersuchung und die sagt das. Mhm. Genau. Der hat mich untersucht, hat mich dann nochmal mit ins Büro genommen, mhm. ins Sprechzimmer mhm. und hat es mir dann gesagt. Wie groß war? Hat mir dann gesagt, dass sie mir Daumennagel groß. Ja. Hat man mir gesagt, ja. Genau. Was hat die dann empfohlen, die Ärztin, was dann schnell passieren sollte? Und sie hat mir eine Einweisung und eine Überweisung geschrieben, mhm. hat mir die aber nicht mitgegeben, weil ich ja so lange nicht beim Frauenarzt war. Und hat mir regelrecht befohlen, den nächsten Tag mit meinem Mann vorbeizukommen, um die Einweisung und Überweisung abzuholen. Mhm, damit ich auch wirklich, wirklich in die Klinik gehe, genau. Weil sie dir nicht traute? Nee. Mhm. Was ist dann in der Klinik passiert? Was hat man gemacht? Da gibt es eine besondere Untersuchung mit so einem Mikroskop. Die haben das untersucht. Und haben mir dann gleich gesagt, dass es in sich geschlossen ist. Dass es in sich geschlossen ist? In sich geschlossen ist. Das klingt ja schon mal gut, ne? Das klingt gut. Mhm. Und dass es am Anfangsstadium ist. Mhm. Und man hat mir dann die freie Wahl gelassen, ob ich es rausschneiden lasse oder nicht. Mhm. Was hätte bedeutet, wenn du es nicht rausschneiden lässt? Wie hätte dann man wär's weiter, dann wäre es weitergegangen. Na gut, das wäre ja keine Therapie gewesen. Hätte man es dann bestrahlt oder was hätte man gemacht? Kann man nicht bestrahlen, hat man mir gesagt. Also blieb ist nur rausschneiden. Also, das Gewebe. Verstehe, also blieb nur rausschneiden. Mhm. Mhm. Ich habe dann natürlich gesagt, wir sollen so schnell wie möglich Termin machen, fürs rauszuschneiden. Ja, natürlich. Ja, und die haben mir gesagt, es ist noch so im Anfangsstadium, dass man da auch später nichts mehr sieht. Ja. Also im Zeitalter der Smartphones und des Internets googelt man ja. Mhm. Ganz schlimme Bilder, die man da sieht. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich. Also Panik macht sich breit. War aber das Glück, dass hier, wo ich wohne, das quasi um die Ecke, eine Klinik ist, die sich darauf spezialisiert hat. Das ist, glaube ich, so ein Krebs, der durch den Gebärmutterhalskrebs kommt. Mhm. Dieselbe Krebsart. Das heißt, ist du hast, aber ein Hautkrebs. Das heißt, du hast dich dann entschieden zur Operation? Ja, ein paar Tage später ist es dann operiert worden, ja. Wie hast du jetzt, ist ja eine Weile vergangen, wie hast du die Operation überstanden und wie geht es dir? Mir geht es super. Und das Wort Krebs im Kopf, das macht halt was. Mhm. Das hat eine Zeit gedauert. Also die Operation ist sehr sanft verlaufen. Du bist nicht äußerlich entstellt an den Schamlippen. Es ist alles so relativ okay? Gar nicht. Ja, ist alles okay, aber sanft. Naja, sanft ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber... ist eine ganz doofe Stelle und halt ganz schlecht. Mhm. Hat man denn ein ganzes Stück Gewebe von der Schamlippe weggenommen oder ausschließlich diesen Pickel? Diesen Pickel groß, also sie haben mir erklärt, die schneiden den Pickel großräumig raus und untersuchen, ob das sehr nah an den Lymphknoten liegt, damit das nicht in die Lymphbahnen geht und sich weiter ausbreitet. Haben sie gesagt, das ist alles gut. Das ist alles gut. Die haben dich wahrscheinlich danach auf den Kopf gestellt. Du bist rundherum untersucht worden. Es ist nichts gestreut und es hat sich, soweit man das jetzt beurteilen kann, nicht weiterentwickelt. Ich muss halt alle 3 Monate zum Frauenarzt. Jetzt gehe ich natürlich. Das glaube ich. Das war aber ein großer Warnschuss, den du da bekommen hast. Das war ein Wahnsinnswarnschuss. Ich habe einen Sohn von 25. Ich will den noch länger erleben dürfen. Ist das jetzt alles auch völlig abgeheilt und du hast keine Beschwerden mehr? Ab und zu habe ich mal Schmerzen. Aber die Frauenärztin sagt, das wäre normal. Ja. Ja, halt. Kannst du dich jetzt, das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr her, kann man sagen, dreiviertel Jahr? Dreiviertel Jahr. Ja. Kannst du jetzt schon dich wieder auf Sexualität einlassen? Das ging relativ schnell. Also nach, 6 Wochen, 8 Wochen. Mensch, da hast du ja wirklich einen Schuss vom Bug bekommen, vom Schicksal. Deswegen habe ich bei dir angerufen. Ja, dass die anderen Frauen das wissen. Dass die anderen Frauen das wissen und dass man überhaupt zu diesen Vorsorgeuntersuchungen regelmäßig gehen sollte. Ach, man ziert sich immer so. Ja. Man denkt, oh, wie doof, zum Frauenarzt. Ja, schon. Aber ich sag ja, bestimmt 2 Jahrzehnte, wo ich nicht da war. Wusstest du vorher, dass es diese Art von Unterleibskrebs gibt? Nein, ich wusste, dass es diesen Gebärmutterhalskrebs gibt, aber auch nur durch die Werbung, weil in den letzten Jahren ja die Teenager, die Mädels dagegen geimpft werden. Also sie wissen nicht genau, ob das von dem Gebärmutterhalskrebs kommt. Irgendwie war das so ein bisschen schwammig, die Aussage. Ja. Weil dieser Krebs, den ich hatte, der zählt zum Hautkrebs. Und man nennt es wird jetzt auch ständig bei mir überhaupt komplett am Körper, guckt sie halt, ob irgendwelche Veränderungen an meinen Muttermalen sind. Genau. Das ist ja eine ganz harmlose Untersuchung, mache ich auch immer. Da geht man dann zum Hautarzt, der guckt dann rüber. Das macht bei mir auch die Frau. Die guckt alles durch. Das finde ich eigentlich die harmloseste Vorsorgeuntersuchung, zum Hautarzt zu gehen, wenn der sich das mal alles anguckt. Wenn sich irgendwas verändert am Körper, sollte man einfach zum Arzt gehen. Ja, auf jeden Fall. Stefanie, ich freue mich sehr, dass es so gut ausgegangen ist und dass wir jetzt ganz entspannt haben sprechen können, dass du gesund bist und du willst ja die nächsten 40 Jahre noch gut und entspannt leben. So soll es auch sein. Ja. Okay, und die Enkelchen erleben. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss, Stefanie. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, unsere Mail, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, vergesst nicht, eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. So, wir machen weiter mit dem Christian, der ist 40. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Christian. Um was geht's? Ja, ich habe im Moment ein riesiges Problem mit beziehungsweise es geht um eine Zwangsstörung, die ich schon seit dem 14. Lebensjahr habe. Manifestiert sich in Waschzwängen, Kontrollzwängen und mittlerweile muss ich das mit Alkohol unterdrücken. Fangen wir mal mit dem Waschzwang an. Was bedeutet das genau bei dir? Beschreib's mal. Also das sind Waschzwänge, die hauptsächlich Hände waschen betrifft. Sind teilweise, muss ich mir 80 Mal am Tag die Hände waschen. 80 Mal am Tag? Hm. Ich versuche mir gerade deine Hände vorzustellen. Die müssen mal ganz wund sein. Im Sommer geht's. Im Winter wird's richtig übel. Wie lange wäschst du denn dann die Hand, wenn du die Hand wäschst, wo die Hände wäschst? Ja, es sind teilweise dann 3 Minuten, 5 Minuten, es kommt drauf an. Unter warmem Wasser mit Seife so richtig voll, das volle Programm? So ungefähr, kann man sich das vorstellen. Also nicht jetzt warm, also jetzt im Sommer natürlich mit kaltem Wasser. Mhm. Aber ausschließlich die Hände, du musst nicht ständig unter die Dusche gehen und den ganzen Körper säubern. Nee, das ist nicht das Problem. Mhm. Kontrollzwänge, was ist da das Schlimmste bei dir? Das Problem ist, ich war damals beim Finanzamt beschäftigt und dann musste ich mich immer wieder mit den Akten auseinandersetzen und habe ich die ganzen Vorgänge immer und immer wieder, sag ich mal, kontrolliert. Mhm. Also es fing bei und auf der Arbeit an? Ja. Aus Angst, dass du einen Fehler machen könntest, fing das so an? Dass du etwas übersiehst? Dass ich Fehler übersehe, genau, kann man so sagen, ja. Mhm. Und ich vermute, das hat sich jetzt hineingezogen, auch in dein Privatleben. Auch und auch in meinen neuen Beruf. Aufgrund dieser Zwänge musste ich halt diesen Beruf dann aufgeben. Weil du zu lange gebraucht hast? Ja. Mhm. Was machst du jetzt? Ich bin jetzt im ambulanten Bereich tätig als Sozialassistent. Also sozial was? Sozialassistent, also ich mache Betreuungsleistungen im Hilfebereich. Achso, aber auf einem Büro? Du bist nee, nicht oder bist im du direkt Außendienst. Im Außendienst? Das heißt, du hast mit Menschen zu tun, die in sozial schwierigen Situationen sind? Richtig, die auch psychisch krank sind, ja. Ah ja. Und was machst du mit diesen Menschen? Ich fahre mit denen, sag ich mal, zum Arzt oder fahre mit denen einkaufen, je nachdem, was an Bedarf anliegt. Wie zeigt sich denn dein Kontrollzwang jetzt in diesem Beruf? Ja, in dem Beruf ist es nicht mehr ganz so schlimm. Also ich sag mal, ich habe dann Angst, dass ich da Fehler mache, dass ich den Menschen dann irgendwie wehtue. Oder sag ich mal, dass ich denen wenn ich denen jetzt helfe einzusteigen, dass ich die irgendwie falsch anfasse oder sowas. Ne? Und was tust du gegen diese Angst? Tja, ich trinke Alkohol im Moment massiv. Mhm. Bevor wir zum Alkohol kommen, noch mal eine Frage. So zu Hause in deiner Wohnung, lebst du übrigens alleine? Nee, ich habe eine Freundin. Du hast eine Freundin. Gibt es da auch diese Kontrollzwänge in der Wohnung? In der Wohnung direkt nicht. Das nicht. Also wenn, bezieht sich das auf die Arbeit? Auf die Arbeit, ja. So, jetzt kommen wir zu dem nächsten großen Problem. Um darüber Herr zu werden oder das auszuhalten, trinkst du viel Alkohol. Ja. Aber du fährst auch zu den Leuten irgendwo hin oder mit den Leuten irgendwie rum, hast du gerade gesagt. Ja. Das heißt, du fährst Auto. Ja. Fährst du alkoholisiert Auto? Nee, ich trinke nicht so viel, dass ich, ich bin morgens wieder klar. Wann trinkst du denn hauptsächlich Alkohol? Meistens so zwischen 20 und 24 Uhr oder 0 Uhr, sagen wir mal. Verstehe. Also wenn du Freizeit hast, also Feierabend hast. Ja, genau. Dann wie viel trinkst du da pro Tag? Also um zur Ruhe zu kommen, sind das so ungefähr 6 halbe. 6 halbe? Und drei Liter. Drei Liter Bier? Ja. Das ist natürlich eine ganze Menge. Was sagt denn deine Freundin, deine Partnerin dazu? Die kriegt das ja mit. Ja, natürlich kriegt sie das mit, ja. die setzt mich natürlich jetzt auch unter Druck und die sagt dann natürlich, ich muss jetzt was machen. Und mir ist auch jetzt klar geworden, dass es auch so nicht weitergeht. Wie lange geht denn das schon so, wie du es jetzt gerade beschreibst? Ja, das sag ich mal jetzt ungefähr seit einem Jahr. Mit dem Alkohol? Und zum Beispiel den Waschzwang, wie lange hast du den schon? Ja, den habe ich schon seit dem 14. Lebensjahr, wie gesagt. Ach ja, das hast du gerade gesagt, entschuldige. Das hast du gesagt, stimmt. Hast du den Eindruck, dass du mehr trinkst, so dass es von Monat zu Monat sogar noch mehr wird, um dich zu beruhigen? Ja, im Moment brauche ich es halt, um überhaupt schlafen zu können. Das heißt, jetzt, während wir reden, hast du auch schon eine ganze Menge Bier intus. Ja. Fällt dir das schwer, mit mir jetzt so klar zu reden? Nee, das nicht. Ich finde es total klasse, dass ich dich erstmal am Apparat habe, weil es ist erstmal. Ich schäme mich natürlich dafür auch zutiefst überhaupt, dass ich so tief gefallen bin. Ja, aber es und, ist. Und wie gesagt, ich suche jetzt absolut Hilfe, dass ich da rauskomme. Wenn du seit so früher Jugend schon unter dem Waschzwang leidest und dann kam später der Kontrollzwang dazu, gab es denn im Laufe dieser vielen Jahre mal Therapien? Gab es, ja. Wie haben die gewirkt? Zeitweise sehr gut, aber wie gesagt, das Problem ist, sag ich mal, wenn man unter Druck, also im unter Druck kommt man immer wieder in dieses Problem zurück. Man wird immer zurückgeworfen. Was ist für dich denn der Hauptdruck in deinem Leben, deine Arbeit? Die Arbeit, ja, es nimmt immer mehr zu. Also ich sag mal, der Druck in der Arbeit wird immer stärker. Natürlich durch die Vielzahl der Arbeitsstunden, die anfallen. Bei uns im Betrieb werden immer mehr Plätze abgebaut. Ja. Und du trägst ja auch eine hohe Verantwortung in diesem Beruf? Kann man so sagen, ja. Ja, klar. Das kann ich schon verstehen, dass man da unter Druck gerät. Wie lange warst du jetzt nicht mehr bei einem Psychologen, bei einem Psychiater? Das ist jetzt schon mittlerweile, das letzte Mal war ich in Behandlung 2002. Also das ist lange 11 Jahre. Das ist lange her. Ist dir für dich in deinem Selbstverständnis klar, dass du Alkoholiker bist? Ja. Das ist mir klar. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Ich brauche dich darüber nicht zu überzeugen. Nee, brauchst du nicht. Das ist der erste Schritt zur Selbsthilfe, Christian. Und deine Freundin, deine Partnerin, du sagst, sie setzt dich unter Druck. Sie sagt das Richtige. Natürlich, das weiß ich auch. Weil sie Angst hat, dass du noch weiter vor die Hunde gehst. Und man braucht sich dafür nicht zu schämen. Du bist seelisch erkrankt. Und hast eine Suchterkrankung und eine Zwangserkrankung. Da muss man sich nicht für schämen. Ich finde, man muss sich nur schämen, wenn man nichts dagegen tut. Wenn man sich gehen lässt, dann muss man sich schämen. Aber nicht, wenn man sagt, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Nein, mir ist das auch klar. Ich habe auch richtig Angst. Ich mittlerweile denke ich auch, ich habe Angst, dass ich sterbe dadurch. Was hält dich denn jetzt davon ab? Du bist ja nun wirklich sehr einsichtig. Was hält dich denn davon ab, die Notbremse zu ziehen und zu einem Arzt, einem Therapeuten zu gehen? Die Schäme. Vor wem genau? Vor dem Arzt? Nee, vor allen Kollegen. Vor allem vor meinem Chef. Ja. Dann musst du dem das ja nicht im Detail zunächst aufs Butterbrot schmieren, was da los ist bei dir. Ja, wie soll ich es anfangen? Ja, das könntest du ja mit deinem Therapeuten mal besprechen, wie man das jetzt dem Arbeitgeber erklärt. Was für ein Verhältnis hast du denn zu deinem Chef? Ein freundschaftliches. Das heißt, es wäre gar nicht so schlimm, wenn du ihm reinen Wein einschenken würdest. Der hätte vielleicht sogar Verständnis. Ja, ich habe nur Angst, wie er darauf reagiert, verstehst du? Das ist immer so das Problem. Dann, wenn man freundschaftlich drauf ist, nicht. Weißt du, Christian, meine Erfahrung ist, wenn man ehrlich ist und wenn man die Fakten auf den Tisch legt, wenn der Chef nicht gar so, wenn nicht gar zu bescheuert ist, sondern ein anständiger Mensch ist, dann wird ihn das beeindrucken. Dann wird er sagen, okay, da muss was unternommen werden, dann geh in eine Klinik für eine Weile, mach was, damit wir dich gesund und tatkräftig wieder zurückkriegen. Da hat jeder vernünftige Chef Verständnis für. Muss er Verständnis für haben. Und du sagst sogar, er hätte Verständnis dafür. Dass ein guter das Kerl ist. Ja, das denke ich, ja. So, dann ist der nächste Schritt, dass du gleich morgen anfängst zu organisieren, dass du dir Hilfe holst. Mhm. Und ich habe auch schon eine Nummer vom Psychologen. Ja. Meine Freundin von meinem guten Kollegen, auch der mein Arbeitskollege ist, der auch psychisch labil ist, aber auch, wie gesagt, in diesem Bereich auch tätig ist. Ja. Christian. Der ist heute wohl informiert und mit dem werde ich mich morgen in Verbindung setzen. Sehr gut. Vielleicht ist sogar ein Klinikaufenthalt gar nicht schlecht für ein paar Wochen. Aber das musst du dann mit den entsprechenden Leuten erörtern. Nichtsdestotrotz wird dich mein Psychologe, der Henning, auch nochmal anrufen und dir noch ein paar Tipps an die Hand geben. Das kann ja nicht schaden. Das ist nett, danke. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen, Christian. Der Henning ruft dich gleich an. Ich bin froh, dass du angerufen hast und hoffe sehr, dass du jetzt auch Initiative weiter ergreifst und was unternimmst. Darf ich mich im Jahr wieder melden, wenn es mir besser geht? Ja, ich würde mich sehr freuen. Sehr gerne, Christian. Alles klar, danke, Junge. Viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss, ciao. Ciao. 1:30 Uhr haben wir, 1:31 Uhr. Jetzt habe ich hier, glaube ich, einen Fehler gemacht. Und frage meine Regie. Wir machen mal kurz Musik. Ich habe hier was falsch gedrückt und daher ist jetzt ja alles durcheinander gekommen, also Asche auf mein Haupt. Wir machen weiter mit dem Martin und Martin ist 43. Guten Morgen, Martin. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Martin, um was geht's bei dir? Ja, ich habe gerade die Geschichte verfolgt, was den Husky anbelangt. Ja. Ich bin Martin Rütter, ich habe eine Sendung auf Vox. Ach, natürlich. Ja, na klar. Ja, natürlich. Ich kenne dich an der Stimme jetzt sofort, Martin. Ja. Martin Rütter, ne? Klar. Ja, genau. Der Hundetrainer. Richtig. Auf und Vox. Genau. Ja. Ich war ja früher auch beim WDR viele Jahre. Und, ach, das ist ja lustig. Ja. Und ich gucke wirklich auf deine Sendung, weil ich habe zwar leider selbst keinen Hund, aber ich mag Hunde sehr gerne und bin immer ganz ganz baff und ganz beeindruckt, wie toll du das hinkriegst und mit den Problemfällen fertig wirst, der Hunde und der Menschen. Ja gut, aber im Prinzip musst du doch einen Hund haben. Ich meine, du kannst ihn mit ins Studio nehmen, du kannst ihn da gemütlich machen, hast genug Zeit. Dann sagt mir der WDR was anderes, wenn hier ein Hund im Studio ist, sage ich dir. Ach komm, da werden die schon entspannt sein. Bei Frau Böttinger waren die da auch immer cool. Also, ich freue mich sehr, dass du anrufst. Das ist ja eine tolle Sache. Du hast das gerade verfolgt mit dem Husky. Genau, ich habe also gestern die Geschichte nicht gehört, sondern ich bin jetzt so im Vorbeilaufen reingekommen, habe die Theorie der Hundetrainerin gehört, ja, die da angerufen hat. Zunächst finde ich erstmal super, dass eine Trainerin nachts anruft und sagt, Mensch, ich kümmere mich darum. Finde ich erstmal klasse. Ja. Es gab aber ein paar Momente, wo ich so ein bisschen gezuckt habe, denn ich bin ja nicht nur Hundetrainer, sondern auch Vater. Mhm. Und es gab so diesen Satz, Mensch, die Frau mit dem Husky hat ja alles falsch gemacht, die hätte eingreifen müssen und so weiter. Mhm. Ich persönlich finde erstmal, dass die alles richtig macht, wenn die ihr Kind in Sicherheit bringt. Und so komisch das jetzt klingt, wenn ich das als Hundetrainer sage, erstmal ist wichtig, ich packe das Kind zur Seite. Mhm. Das hat sie und, wirklich sofort gemacht. Genau, und das finde ich super. Und deshalb finde ich, hat die erstmal aus Menschensicht total richtig reagiert. Mhm. Dass sie vielleicht als Hundehalterin hier und da suboptimal reagiert hat, okay, machen wir ein Häkchen runter, hat sie getan. Mhm. Aber es gab noch eine andere Theorie, nämlich, dass der Husky jetzt eine Gefahr sein könnte für das Kind. Mhm. Und ich kann da nur sagen, wir haben da zwei Hunde erlebt, die sich beißen, eine sogenannte artspezifische Aggression gehabt. Mhm. Das lässt keinerlei Rückschluss zu, ob das Kind jetzt in Gefahr ist. Also auch die Theorie, der Hund ist da jetzt auf Augenhöhe mit dem Kind und das ist eine Gefahr. Das ist wirklich erstmal Unsinn. Das heißt, wir können aus der Distanz überhaupt nicht beurteilen, ob ein Hund, der einen anderen Hund gebissen hat, sofort eine Gefahr für den Menschen besteht. Also, dass da eine Gefahr für den Menschen besteht. Also, meine laienhafte Frage war gestern Überlegung, was macht der Hund, wenn das kleine Kind, 2 Jahre ist das Kind alt, wenn das Kind irgendwie dem Hund aus Versehen wehtut. Was macht dann der Hund? Naja, das können wir aus der Distanz gar nicht beurteilen, weil wir den Hund nicht kennen. Also nicht ein Hund, der eine kleine oder eine geringe Reizschwelle bei anderen Hunden hat, also da direkt ausflippt und sagt, so, den mache ich kalt, ist auch bei Menschen intolerant. Mhm. Also aber so schnell ist der ja nicht ausgeflippt. Der ist ja richtig angegriffen worden von dem kleinen Hund. Der ist ja gebissen worden von dem kleinen Hund. Genau. Und wir haben es ja bei einem Husky mit einer nordischen Rasse zu tun, die in aller Regel noch sehr ursprünglich ist. Mhm. Das heißt, der lässt sich ein paar Dinge gefallen und irgendwann sagt er, pass mal auf jetzt hier, Sekt oder Selters. Mhm. Das lässt aber keinen Rückschluss auf das Verhalten dem Kind gegenüber zu. Mhm. Also ich kann dir mal sagen, es gibt in Russland, in sehr viel auch in Osteuropa, immer leider noch diese sogenannten illegalen Hundekämpfe. Mhm. Und da sehen wir Hunde, die aufeinander losgehen wie die Berserker, weil die nicht gut sozialisiert sind. Die sehen den anderen wirklich als absoluten Feind an und wollen den killen. Mhm. Natürlich durch geisteskranke Menschen so gemacht. Aber da sehen wir auch, dass wenn die Menschen dann diese Hunde trennen, dass die Hunde selbst unter schlimmstem Stress keinen dieser Menschen attackieren. Ja. Also wir dürfen jetzt auf keinen Fall den Fehler machen und sagen, dieser Husky ist morgen ein potenzieller Kinderkiller. Was würdest du denn jetzt der Frau raten, was sie tun soll? Der Hund ist im Moment bei der Mutter oder Schwiegermutter, glaube ich, und sie ist äußerst unsicher gewesen gestern und hat Angst, den zurückzunehmen. Was genau, und das finde ich erstmal richtig, dass sie sagt, ich atme mal durch und sammle mich erstmal wieder. Und was die jetzt aber tun müsste, ist tatsächlich testen, wie tolerant ist ihr Hund eigentlich in anderen Situationen. Mhm. Also man könnte jetzt zum Beispiel testen, wie reagiert er, wenn ich als fremde Person dem jetzt mal Futter wegnehme. Mhm. Wie reagiert er, wenn ich den mal bedränge? Mhm. Wie reagiert er, wenn mal ein fremdes Kind mit dem Ball gegen ihn kullert? Mhm. Also Situationen, die völlig losgelöst von anderen Hunden sind. Denn das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ich glaube, wir müssen den Husky und die Frau mal zu dir schicken. Also, ich biete das wirklich super gerne an, und das ist ein ganz ernst gemeint, weil ich einfach so schade fände, dass, sagen wir mal, erstmal auf eine Art wird jetzt dieser Hund so verteufelt, das finde ich immer gruselig, denn wir haben es da mit einem Konflikt zwischen zwei Hunden zu tun, das ist nicht schön, ist aber auch erstmal nicht dramatisch. Mhm. Wir haben es aber da ja auch mit einer Frau zu tun, die, finde ich, sehr verantwortungsbewusst mit ihrem Kind umgeht und jetzt verunsichert ist. Und ich glaube, dass die oberste Priorität jetzt wäre, der Frau wieder Sicherheit zu geben. Und ich habe ganz oft mit Angstmenschen zu tun, die also Angst vor Hunden haben, Angst vor allen möglichen Situationen haben. Und die können wieder Sicherheit gewinnen, wenn die Dinge einschätzen lernen. Mhm. Das heißt, wenn die Mutter jetzt lernt, Mensch, wenn der Hund sich steif macht und der sieht einen anderen Hund, haben wir hier ein Problem. Okay, kann ich einschätzen. Mhm. Aber bei meinem Kind ist er vielleicht sehr entspannt. Vielleicht kommt aber auch der Rückschluss, dass wir sagen, wenn man ganz ehrlich, der Hund ist eine ernste Gefahr für dein Kind. Ja, ja. Aber das muss man halt wirklich mal detailliert analysieren und nicht per se sagen, der Hund sei eine Gefahr. Also ich mache mal einen Vorschlag. Es wäre schön, wenn ihr auf jeden Fall mal miteinander telefonieren könntet. Was dann daraus wird, könnt ihr dann gemeinsam absprechen. Biete ich gerne an. Das heißt, wir stellen den Kontakt her und dann kannst du in Ruhe mal mit der Hundehalterin sprechen. Biete ich sehr gerne an, denn ich finde für Kinder nichts Schöneres, als mit einem Hund aufzuwachsen. Ja, ja, klar. Und wenn der Hund jetzt tatsächlich mit Kindern cool ist, wäre das doch schade, wenn es da zu einer Trennung käme. Ja, und wie gesagt, die leben ja 10 Jahre schon gut miteinander zusammen, sie es ja erzählt. Und das Kind ist dann da reingeboren und das scheint auch alles bisher sehr gut gelaufen zu sein. Ja. Ja. Martin, sehr, sehr nett, dass du angerufen hast. Wir stellen den Kontakt her. Und wenn ich mal einen Hund kaufe, rufe ich dich auch an. Dann musst du mich beraten, was ich für einen nehme. Genau, das nächste Mal rufe ich an, wenn neben dir ein Hund sitzt. Und dann reden wir darüber nochmal. Übrigens, ich bin ja so ein großer Freund, dass er mein Traumhund von Berner Sennenhunden. Ja, kann man machen. Ja, aber ich wohne in einer Wohnung in der Stadt. Ich habe kein Haus, keinen großen Garten. Mhm. Brauch so einen Hund, der nicht richtig Auslauf und Revier? Ja, Auslauf schon. Aber du sprichst ein Thema an, was ein weit verbreitetes Missverständnis ist. Die Menschen sagen immer, großer Hund, große Wohnung, großer Garten. Völliger Blödsinn. Mhm. Also ich habe in Köln studiert und habe in meiner Studentenzeit in einer kleinen Studentenbude 14 Quadratmeter mit einem Kumpel und zwei Hunden gewohnt. Ach. Und das war für die Hunde kein Problem. Ich meine, das war ein Geruchsproblem, keine Frage. Aber ein Hund, der ausgelastet ist, also mit dem du genügend spazieren gehst, den du geistig beschäftigst, der pennt doch sowieso nur. Ja, der Hund rennt doch nicht in einer 400 Quadratmeter Wohnung dauernd im Kreis. Also, wenn man eine kleine Wohnung hat, man hat aber Zeit für den Hund, ja, dann darf man sich auch einen großen Hund holen. Das ist kein Problem. Also, du machst mir Mut. Das ist ja ein alter Traum von mir. Irgendwann mache ich es auch. Ja, viel Spaß dabei. Martin, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Dir viel auch. Erfolg. Tschüss. Ciao. Der Martin Rutter, das ist aber schön. Das ist aber nett. Und jetzt geht's weiter mit Friedhelm. Friedhelm ist 74. Guten Morgen, Friedhelm. Ja, guten Morgen, Domian. Friedhelm, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich bin mittlerweile 75. Entschuldige, 75, Friedhelm? Ja, und ich habe eine fristlose Kündigung gekriegt, wegen Rauchen. Bist du der Berühmte, den man immer in den Zeitungen, von dem man in Zeitungen liest? Jawohl. Ach, naja, klar, da bist du ja schon mittlerweile eine Bekanntheit. Ja. Rollen wir kurz deinen Fall nochmal auf für diejenigen, die das nicht so mitbekommen hast. Du wohnst wie viele Jahre in deiner Wohnung schon? Über 40 Jahre. Über 40 Jahre. Bist starker Raucher? Ja. Und jetzt hat dir dein Vermieter gekündigt, weil du in der Wohnung rauchst. Ja. Jawohl. Und angeblich zieht das im Treppenhaus oder ich würde nicht lüften, was nicht stimmt. Wer fühlt sich denn da belästigt? Da ist nur eine Firma und die ist erst kürzlich eingezogen. Die sind noch nicht lange da. Die sind auf der 5. Etage und ich wohne unten im Sutterring. Das heißt, da ist sehr viel Platz dazwischen. Das können die eigentlich oben noch gar nicht riechen. Ja, so sehe ich das auch. Was sagen die denn? Wo riechen die das? Im Hausflur oder? Im Hausflur würden sie das angeblich riechen. Wie viel rauchst du denn am Tag? Ja, 25, 30, das ist verschieden. Mhm. Ist es denn, jetzt mal unter uns beiden, jetzt mal ganz ernst gesprochen, lüftest du wirklich nicht viel, sodass viel in den Hausflur zieht? Nein. Erstmal, ich habe den ganzen Tag das Fenster auf Kipp. Und die Jalousie ist hoch. Ja. Und der Vermieter hat gesagt, das Jalousie, das wäre ewig unten. Das stimmt auch nicht. Das war höchstens mal, wenn ich im Krankenhaus war. Nee, dann kann ich das schlecht hier vom Sitter hängen. Da könnte jeder rein. Ja, ist klar. Aber so wie du es jetzt schilderst, kommt da immer frische Luft in die Wohnung. Deine Wohnung ist zwar verqualmt und stinkt, aber das ist ja dein Bier. Ja. Es riecht nicht übermäßig dann aus deiner Tür heraus in den Hausflur. Nein. Was? Und vor allen Dingen, es war die Firma Lux, die hat mir da ein Gerät zur Verfügung gestellt, das alle Gerüche anzieht. Selbst wenn ich jetzt einen Computer hätte, wo die Patronen da drin sind, die die Schwertpartikel abgeben, sowas nimmt ja alles auf. Ach so, also, und das hast du in der Wohnung, dieses Gerät? Ja. Also absorbiert dieses Gerät zusätzlich noch die Gerüche? Ja. So kann man sagen. Sag mal, die Leute, die zwischen dieser Firma, die sich da beschwert hat, und dir wohnen, das sind ganz normale Mieter? Nein, bei mir sind im Haus nur Firmen. Und die zum Beispiel, die direkt über dir wohnen, haben die sich auch schon mal beschwert? Nein. Und da sind auch selbst die Medien, die sind durchgegangen und haben gefragt, ob ZDF, RTL oder was auch. Ne? Und keiner hat sich beklagt. Selbst der Nachbar direkt gegenüber hat sich nicht beklagt. Also das ist aus der Finger gesogen. Und als Zeuge haben die dann noch, wir haben jetzt so einen Hausmeisterservice. Und die haben sich auch, hat er Vermieter als Zeuge mit angegeben. Die sind einmal in der Woche da und reinigen mal Treppenhaus. Und vernachlässigen sowieso vieles. Achso, aber die haben dann bezeugt, dass es dann angeblich in dem Treppenhaus nach Rauch riecht. Jawohl. Mhm. der Vermieter, ist das eigentlich der Vermieter von all den vielen, vielen Jahren oder gab es da einen Eigentümerwechsel? Nein, das ist immer der gleiche geblieben. Und all die vielen Jahre hat er sich nicht gemeldet und nicht geregt bei dir? Nein, nein. Und dann, ich habe ja noch 36 Jahre davon Hausmeister gemacht. In diesem Haus? Im gleichen Haus. Mhm. Ja, und alle Firmen sind immer noch froh und begeistert, weil ich für ihn immer da war. Also ich muss dir sagen, mich hat dieser Fall auch empört. Man kann es auch übertreiben. Ich bin auch Nichtraucher mein ganzes Leben lang gewesen und will auch nicht zugequalmt werden. Aber selbst wenn da mal ein bisschen ein Geruch rauskäme aus dieser Wohnung, finde ich das völlig in Ordnung. Ich finde viel belästigender, wenn ich im Haus zugemieft werde mit irgendwelchen Braten und Suppen und Essgerüchen. Es ist für mich zum Beispiel viel unangenehmer. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge bei dir? Du hast ja jetzt groß die Medien eingeschaltet. Hat das was gebracht? Ja, oh ja, es hat sehr viel auch gebracht für mich. Und deswegen auch das Gerät, was ich so bekommen habe. Ich habe heute schon wieder etwas bekommen für eine Dichtung an der Türe zu machen. Und dann muss ich mal gucken, wie... Das heißt, der Vermieter hat die Kündigung zurückgezogen? Nein, noch nicht. Du sagst noch nicht. Besteht Hoffnung, dass er sie zurückzieht? Ich weiß es nicht, weil die nächste Verhandlung ist ja erst am 19. Dezember. Ah, verstehe. Und ich werde auch weitergehen. Und aber das kommt auch, glaube ich, nicht nur von meiner Vermieterin. Das ist eine alte Dame, die ist schon 87. Mhm. Aber das kommt mehr von dem Verwalter, der sich Verwalter nennt. Aber der ist liiert mit der alten Dame. Kann es sein, dass die dich einfach aus diesem Souterrain da raushaben wollen und die wollen da irgendwas anders mitmachen? Ja, so sieht das aus. Ja. Weil in dem ganzen Haus sind nur Firmen. Mhm. Und ich bin alleine, wohne da. Mhm. Und wenn die das als Gewerbe vermieten, kriegen die sehr wahrscheinlich das Doppelte, was ich jetzt zahle. Ich zahle jetzt 350 Euro. Daher wird der Wind wehen. So sieht das aus. Das glaube ich. Und das ist dein Zuhause, wo du eben fast dein ganzes Leben lang gewohnt hast? Ja. Du lebst alleine, ne? Ohne Partnerin? Ja, ohne. Ja. Meine Frau ist leider verstorben. Mhm. Also ich finde das wirklich empörend. Ja. Zumindest sollten die Leute die Freiheit haben, in ihren Wohnungen doch machen zu können, was sie wollen. Ja. Und wenn sie gerne rauchen, bei aller Kritik am Rauchen, aber das sollte nun doch gestattet sein. Ich erlaube es sogar meinen Freunden, wenn die zu mir, ich habe ein paar Freunde, die Raucher sind, die können auch bei mir in der Wohnung rauchen. Dann lüfte ich halt hinterher, dann ist es auch gut. Ja. Also man muss es auch nicht übertreiben. Ja, sicher, so sieht das aus. Ne? Aber das ist ja auch mit dem ganzen Raucherschutzgesetz, hängt das ja auch mit zusammen. Mhm, das war jetzt der Ausgang und da haben sich alle mit noch eingehangen. Mhm. Weil, Friedhelm, du bist jetzt ein älterer Mann von 75 Jahren. Du hast jetzt diesen wahnsinnigen Ärger am Hals. Wie verkraftest du das? Das kostet doch auch enorm viel Kraft, damit umzugehen. Ja, sicher. Manchmal ist es schwer. Die ganzen Medien, die ganzen Zeitungen, wissen Sie? Mhm. Und Domian, die kommen alle. Mhm. Und ich war jetzt wirklich froh, dass ich mal ein bisschen Zeit hatte. Aber ich unterstütze ja nicht, ich will nicht nur für mich, sondern auch für den anderen, für die ganzen Kneipen, wo das Rauchverbot gekommen ist. Mhm. Die Leute haben umgebaut. Gut, das ist noch ein anderes Thema. Lassen wir mal die Kneipen weg, lassen wir bei dir bleiben. Ich finde, dass du das Recht haben solltest, in deiner Wohnung zu rauchen, wenn du das möchtest. Ja. Mit den Kneipen ist wieder ein neues, machen wir das Fass erst gar nicht auf. Ja, das war ja auch der Kommentar, was der Chef von RTL gesagt hat, demnächst dürfen wir ja nichts mehr. Selbst Babywindeln, die stinken. Wir dürfen kein Fisch mehr kochen oder sonst was. Ja. Beschwert sich jeder dann? Also ich glaube, dass die meisten Leute auf deiner Seite sind, Friedhelm. Und ich persönlich drücke dir die Daumen, dass du durchkommst und dass du dann wieder in Ruhe in deiner alteingesessenen Wohnung, in deinem Zuhause dann auch leben kannst, unbehelligt von diesem ganzen Theater, das jetzt da ausgebrochen ist. Ich danke dir, Domian. Ich freue mich, dass du angerufen hast und hier auch gesprochen hast. Das ist ja ein gutes Forum auch für dich, unsere Sendung. Ja. Alles Gute von Herzen und viel Glück. Schönen Dank auch. Gerne, tschüss. Jo, tschüss. Eli, morgen sind wir nicht im Fernsehen. Ich wiederhole es nochmal. Morgen sind wir ausschließlich im Radio bei 1 Live. Aber übermorgen in der Nacht von Freitag auf Samstag sind wir wieder in beiden Medien präsent. Sigi, 51, guten Morgen. Ja, hallo Lomia. Hallo Sigi. Schön, dass du da bist. Über welches Thema unterhalten wir beide uns? Ja, bei mir ist das so, ich habe eigentlich heute den schlimmsten Tag meines Lebens erfahren. Ach du lieber Gott, was ist passiert? Ja, und zwar meine Mutter ist gestorben. Heute? Ja, und das war also so, meine Schwester hatte mich angerufen und mir gesagt, hör mal, die Mama meldet sich nicht. Und ich kam gerade aus der Dusche, sind dann sofort aber bei ihr vorbeigefahren. Mhm. Und weil ich hatte den Schlüssel, dann kam ich auch rein. Und im Wohnzimmer war sie nicht. Habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, die ist bestimmt unterwegs. Mhm. Dann sind wir weitergegangen zur Küche und dann lag sie zusammengekauert in der Küche. Das ist ja der Horror eines jeden Kindes, wenn man in die Wohnung der Mutter kommt. Das war ganz schlimm, das kannst du gar nicht vorstellen. Das war so schlimm. Lebte sie da noch? Nein. Also ich habe dann auch Vitalzeichen geprüft, Puls gefühlt und alles Mögliche. Hatte sie eine Erkrankung? Ja gut, meine Mutter war 80, mhm, aber total fit. Mhm. Und gestern waren wir noch bei ihr. Sie hat also noch den Garten umgegraben und gemacht und getan. Mhm. Also gar nichts. Also war überhaupt nicht so irgendwie, dass man das Gefühl hatte, dass demnächst was passieren könnte. Mhm. Auf jeden Fall. Das war dann vermutlich ein Herzschlag oder? Ja, ein Herzschlag kann sein, aber sie hatte einen Defibrillator. Naja. Mhm. Und ich habe natürlich sofort den Notarzt gerufen. Mhm. Die kam dann auch plötzlich mit 8 Leuten. Das ging unheimlich schnell mit, ich glaube, innerhalb 4 Minuten waren die da. Mhm. Dann kam die Polizei. Also der Notarzt konnte nicht mehr viel machen. Mhm. Das heißt, sie ist aber gar nicht dann mehr den Tod auch nicht feststellen. Also als ich in die Küche kam und meine Mutter war, fühlte sich noch nicht ganz kalt an. Mhm. Dann kamen eben halt die Notärzte. Die haben dann die Polizei gerufen, die Polizei, die Kriminalpolizei. Mhm. Und dann wurde meine Mutter auch mitgenommen in die Gerichtsmedizin. Mhm. Obwohl da ist ganz einfach. Ich glaube, das ist üblich so in solchen Fällen. Routine, denke ich mir mal. Ja. Das ist ganz schlimm. Also ich habe dann habe ich heute den ganzen Tag gedacht, seitdem ich dann hier wieder zu Hause bin, denke ich, mein Gott, ey, ich bin so gefasst, ne? Ja, du bist unter Schock, deshalb bist du gefasst. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion. Das haben ganz viele Leute, die so was Schlimmes erlebt haben, die reden auch ganz ruhig. Du erzählst das ja ganz, ganz sachlich gerade im Moment. Ja. Das ist eine normale Reaktion des Menschen auf schreckliche Ereignisse, in der ersten Zeit dann so zu reagieren. Was tut mir das leid für dich? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich finde das so schlimm, dass normalerweise habe ich mal jeden Tag angerufen, morgens, mhm, nur heute nicht. Mhm. Da habe ich gedacht, mein Gott, lass du mal in Ruhe. Mhm. Und das macht man sich natürlich jetzt zum Vorwurf, hättest du mal nochmal angerufen, wobei du das natürlich auch nicht verhindert hättest. Das war jetzt das war halt ein großes Unglück, dass das alles so gekommen ist. Ja, wahrscheinlich. Heißt das, dass dein Verhältnis zu deiner Mutter sehr gut und innig war? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Du hast noch einen Geschwister, eine Schwester? Ne, ich habe noch 4 Geschwister. Was? 2 Brüder, 2 Schwestern. Ah ja. Mhm. Die man natürlich auch sofort angerufen haben. Mhm. Bist du jetzt alleine zu Hause? Ja, jetzt im Moment bin ich alleine zu Hause, ja. Ja. Bist du verheiratet? Hast du einen Partner und eine Partnerin? Ja, ich habe einen Partner. Ja. Aber wir leben getrennt. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch eine ganz, ganz schwierige Zeit, dass es so etwas Schlimmes passiert. Und jetzt ist es Nacht, es ist gleich 2 Uhr. Und dann ist man alleine zu Hause und weiß, dass man die Mutter verloren hat. Mit meinen Geschwistern habe ich ausgemacht, wir treffen uns morgen früh gegen 10 Uhr in der Wohnung meiner Mutter, um dann eben halt alles Weitere zu regeln. Die Gerichtsmedizin, also kann ich morgen ab 10 Uhr anrufen, um den genauen Todesursache zu erfahren. Und dann schauen wir mal, weiß ich nicht. Also ich... Deine Mutter war 80 Jahre alt. Hat sie so mit dir, mit ihren Kindern oder insbesondere vielleicht auch mit dir über ihr Ende gesprochen? Mal? Ja, komischerweise letzte Woche. Ich bin meistens, wenn sie ihre Rente bekommen hat, bin ich mit ihr zur Bank gegangen und habe mit ihr das Geld abgenommen, damit sie nicht alleine gehen muss, weil meine Mutter hatte eine sehr gute Rente. Und dann habe ich letzte Woche komischerweise, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, sollten wir meine Kontovollmacht machen. Ja, können wir gerne machen. Und dann hat sie aber plötzlich gesagt hinterher, nein, können wir ja nächstes Mal machen. Das sind jetzt so Sachen, die mir im Kopf rumschwirren. Die fallen einem dann ein, ja. Aber so konkreter, dass sie gesagt, dass sie einen Wunsch geäußert hat, wie sie beispielsweise beigesetzt werden möchte, irgendwann mal, darüber wurde nicht gesprochen? Gar nicht, nee. Aber ich meine, ich kenne meine Mutter, ich weiß, sie möchte verbrannt werden und wir werden auch, ich glaube nicht, dass sie ein anonymes Grab haben wollte. Wir werden also ganz normal, das muss ich mal mit meinen Geschwistern besprechen. Weißt du, Sigi, das ist natürlich, was ich jetzt sage, das ist kein Trost für dich. Du hast deine Mutter verloren und deine Mutter ist 80 Jahre alt geworden. Das ist egal, das ist deine Mutter, da spielt das Alter auch keine Rolle. Sie ist nicht mehr da und das ist eine Katastrophe. Das ist ganz schlimm. Ja. Aber vielleicht wirst du irgendwann denken, in all der Traurigkeit und all dem Abschiedsschmerz gibt es etwas Tröstliches. Nämlich, dass sie nicht gelitten hat, dass sie nicht lange krank war. Vielleicht hat sie kaum etwas gemerkt davon, dass sie einen friedlichen Tod hatte, einen schnellen friedlichen Tod. Das stimmt, das denke ich auch. Das wird dich jetzt nicht trösten, weil das alles so frisch und furchtbar ist. Aber irgendwann wirst du das sicherlich denken können. Und das ist schon gut, wenn man das als Trost so mit sich führen kann. Das glaube ich schon. Ja. Wie waren denn das Verhältnis der anderen Geschwister zu deiner Mutter? Also wir hatten alle ein super Verhältnis zu meiner Mutter, alle. Wie lange lebte sie schon alleine? Meine Mutter war geschieden, meine Wunde geschieden, 1980 oder so. Ach so, also. Aber wir lebten, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ich zu meinen Geschwistern und auch zu meiner Mutter. Also waren alle immer irgendwie so da, immer um sie herum. Und wie du sie gerade beschrieben hast, war sie ja dann doch sehr agil und hat ihren Alltag völlig alleine gestemmt mit ihren 80 Jahren. Ja, auf jeden Fall. Sie war auch irgendwie gar nicht krank. Wie gesagt, sie hat gestern noch mit mir den Garten umgegraben. Alles gemacht. Deswegen ist das für mich so unverständlich. Ja, es werden auch immer wieder werden die Tränen kommen. Es werden Phasen sein, wo du nicht weinst, wo du organisierst. Es muss jetzt viel organisiert werden in den nächsten Tagen. Und dann kommen wieder die stillen Momente, wo einem das klar wird, was geschehen ist. Ja. Wie wirst du jetzt die restliche Nacht verbringen? Ich muss meine Kollegen mal bitten, meine Musik ein bisschen leiser zu machen. Ich werde versuchen, irgendwie darüber damit klarzukommen. Weißt du was, wir machen, Sigi, wir rufen dich gleich nochmal an, dann kann man noch ein bisschen weiterreden, weil jetzt gleich die Sendung vorbei ist. Bist du einverstanden? Okay, danke. Gut, dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute für die nächste Zeit. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Martin Dannhauser. Morgen, wie gesagt, sind wir ausschließlich im Radio bei 1 Live zu hören, nicht im WDR-Fernsehen zu sehen. Im Fernsehen zu sehen sind wir dann wieder übermorgen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Aber morgen sind wir auch da, morgen auf freie Themennacht. Ihr könnt wie immer auch morgen ab 0 Uhr euch hier bei uns melden unter 0800 220 5050. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sag bis morgen oder gegebenenfalls bis übermorgen. Tschüss.